SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. An einem frischen und sonnigen Frühlingsmorgen erhielt der Bezirkshauptmann den unglücklichen Brief des Leutnants. Herr von Trotta wog das Schreiben in der Hand, bevor er es öffnete. Es schien schwerer zu sein als alle Briefe, die er von seinem Sohn bis nun erhalten hatte. Es musste ein Brief von 2 Bogen sein, ein Brief von einer ungewöhnlichen Länge. Das gealterte Herz Herrn von Trotters erfüllte sich mit Kummer, väterlichem Zorn, Freude und banger Ahnung zugleich. An seiner alten Hand schepperte die harte Manschette ein bisschen, als er das Kuvert öffnete. Er hielt den Zwicker, der im Laufe der letzten Monate etwas zittrig geworden schien, mit der linken fest und brachte den Brief mit der rechten ziemlich nahe vor das Angesicht, so dass die Ränder des Backenbartes leise raschelnd das Papier streiften. Die deutliche Hast der Schriftzüge erschreckte Herrn von Trotta im gleichen Maße wie der außergewöhnliche Inhalt. Auch zwischen den Zeilen noch suchte der Bezirkshauptmann nach etwa verborgenen neuen Schrecken, denn es war ihm auf einmal, als enthielte der Brief nicht erschreckend genug und als hätte er seit langem schon, und besonders seitdem der Sohn zu schreiben aufgehört hatte, Tag für Tag auf die furchtbarste Botschaft gewartet. Deshalb wohl war er gefasst, als er das Schreiben weglegte. Er war ein alter Mann, einer alten Zeit. Die alten Männer aus der Zeit vor dem großen Kriege waren vielleicht törichter als die Jungen von heute, aber in den Augenblicken, die jenen schrecklich vorkamen und die nach den Begriffen der Tage, in denen wir leben, wahrscheinlich mit einem flüchtigen Scherz erledigt wären, bewahrten sie, die braven alten Männer, einen heldenhaften Gleichmut. Heutzutage sind die Begriffe von Standesehre und Familienehre und persönlicher Ehre, in denen der Herr von Trotta lebte, Überreste unglaubwürdiger und kindischer Legenden, wie es uns manchmal scheint. Damals aber hätte einen österreichischen Bezirkshauptmann von der Art Herrn von Trottas die Kunde vom plötzlichen Tod seines einzigen Kindes weniger erschüttert als die von einer auch nur scheinbaren Unehrenhaftigkeit dieses einzigen Kindes. Nach den Vorstellungen jener verschollenen und wie von den frischen Grabhügeln der Gefallenen verschütteten Epoche war ein Offizier der Kaiser- und Königlichen Armee, der einen Angreifer seiner Ehre scheinbar deshalb nicht getötet hatte, weil er ihm Geld schuldig war, ein Unglück. Und schlimmer als ein Unglück, nämlich eine Schande. Für seinen Erzeuger, für die Armee und für die Monarchie. Und im ersten Augenblick regte sich auch nicht das väterliche, sondern gewissermaßen das amtliche Herz Herrn von Trotters. Und es sagte, leg sofort dein Amt nieder, geh frühzeitig in Pension, im Dienst deines Kaisers hast du nichts mehr zu suchen. Im nächsten Augenblick aber schrie das väterliche Herz, die Zeit ist schuld, die Grenzgarnison ist schuld, du selbst bist schuld, dein Sohn ist aufrichtig und edel, nur schwach ist er leider, und man muss ihm helfen. Man musste ihm helfen. Man musste verhüten, dass der Name der Trottas entehrt und geschändet würde. Und in diesem Punkte waren sich beide Herzen Herrn von Trottas einig, das väterliche und das amtliche. Also galt es vor allem, Geld zu beschaffen. 7.250 Kronen. Die 5.000 Florin, einstmals von der kaiserlichen Gnade dem Sohn des Helden von Solferino gespendet, wie das ererbte Geld des Vaters, waren längst nicht mehr vorhanden. Sie waren dem Bezirkshauptmann unter den Händen zerronnen, für dies und jenes, für den Haushalt, für die Kadettenschule in Meeresschweißkirchen, für den Maler Moser, für das Pferd, für wohltätige Zwecke. Herr von Trotta hatte immer darauf gehalten, reicher zu erscheinen, als er war. Er hatte die Instinkte eines wahren Herrn, und es gab um jene Zeit, und es gibt vielleicht auch heute noch, keine kostspieligeren Instinkte. Die Menschen, die mit derlei Flüchen begnadet sind, wissen weder, wie viel sie besitzen, noch wie viel sie ausgeben. Sie schöpfen aus einem unsichtbaren Quell, sie rechnen nicht. Sie sind der Meinung, ihr Besitz könne nicht geringer sein als ihre Großmut. Zum ersten Mal In seinem nunmehr so langen Leben stand Herr von Trotta vor der unmöglichen Aufgabe, eine verhältnismäßig große Summe auf der Stelle zu beschaffen. Er hatte keine Freunde, jene Schulkollegen und Studiengenossen ausgenommen, die heute in Ämtern saßen wie er und mit denen er seit Jahren nicht verkehrt hatte. Die meisten waren arm. Er kannte den reichsten Mann dieser Bezirksstadt, den alten Herrn von Winternick, und er begann sich langsam an den schauderhaften Gedanken zu gewöhnen, dass er zu Herrn von Winternick gehen würde. Morgen, übermorgen oder schon heute. Um ein Darlehen bitten. Unterdessen fiel es ihm ein, dass sein Sohn auf eine Antwort wartete. Eine Depesche vielleicht. Und was sollte der Bezirkshauptmann telegrafieren? Etwa werde alles versuchen, Näheres folgt, oder warte geduldig Weiteres ab, oder versuche andere Mittel, hierorts unmöglich. Unmöglich, ein langes, schreckliches Echo weckte dieses Wort. Was war unmöglich? Die Ehre der Trottas zu retten? Das musste ja möglich sein, das durfte ja nicht unmöglich sein. Auf und ab ging der Bezirkshauptmann durch die Kanzlei, wie an jenen Sonntagvormittagen, an denen er den kleinen Karl Josef geprüft hatte. Eine Hand hielt er am Rücken und an der anderen Hand schepperte die Manschette. Dann ging er in den Hof hinunter, getrieben von dem wahnwitzigen Einfall, dass der tote Jacques noch dort sitzen könnte, im Schatten des Gebälks. Leer war der Hof. Das Fenster des kleinen Häuschens, in dem Jacques gewohnt hatte, stand offen, und der Kanarienvogel lebte noch. Er saß auf dem Fensterrahmen und schmetterte. Der Bezirkshauptmann kehrte um, nahm Hut und Stock und verließ das Haus. Er hatte sich entschlossen, etwas Außergewöhnliches zu unternehmen, nämlich den Dr. Skowronek zu Hause aufzusuchen. Er traf den Doktor im kleinen Garten hinter dem Flur mit einem Buch und einem riesigen Sonnenschirm. »Um Gottes Willen«, rief Skowronek, denn er wusste wohl, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste, wenn der Bezirkshauptmann ihn zu Hause aufsuchte. Herr von Trotta gebrauchte eine ganze Anzahl umständlicher Entschuldigungen, ehe er begann, und er erzählte, sitzend auf der Bank im kleinen Garten, den Kopf gesenkt und mit der Stockspitze stochernd im bunten Kies des schmalen Pfades. Dann gab er den Brief seines Sohnes in Skowroneks Hände, dann schwieg er, hielt einen Seufzer zurück und atmete tief. »Meine Ersparnisse«, sagte Skowronek, »betragen 2000 Kronen. Ich stelle sie Ihnen zur Verfügung, Herr Bezirkshauptmann, wenn Sie mir erlauben.« »Der Rest«, fuhr Skowronek fort, »der Rest kann nur durch Herrn von Winternick aufgetrieben werden. Sie kennen ihn?« »Flüchtig.« »Es bleibt nichts anderes übrig, Herr Bezirkshauptmann. Aber ich glaube, Herrn von Winternick zu kennen. Ich habe mal seine Schwiegertochter behandelt. Er ist, scheint mir, ein Unmensch, wie man so sagt. Und es könnte sein, Herr Bezirkshauptmann, dass Sie sich einen Refus holen.« Hierauf schwieg Skowronek. Der Bezirkshauptmann nahm dem Doktor wieder den Stock aus der Hand und es war ganz still. Man hörte nur das Scharren der Stockspitze im Kies. »Einen Refus«, flüsterte der Bezirkshauptmann. »Ich fürchte keinen«, sagte er laut. »Aber was dann?« »Dann«, sagte Skowronek, »gibt es nur etwas Merkwürdiges. Es geht mir so durch den Kopf, aber es scheint mir selbst zu fantastisch. Ich meine, in Ihrem Fall ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. An Ihrer Stelle würde ich direkt hingehen, direkt zum Alten, zum Kaiser, meine ich. Denn es handelt sich ja nicht um Geld, allein die Gefahr besteht. Doch verzeihen Sie, dass ich so offen rede, dass Ihr Sohn aus der Armee, fliegt, wollte Skowronek sagen, aber er sagte, ausscheiden muss. Der einfachen Seele Herrn von Trottas erschien der Einfall Dr. Skowroneks gar nicht kindisch. Immer. Bei jedem Akt, den er aufsetzte oder unterzeichnete, bei jeder geringfügigen Anweisung, die er dem Kommissär oder auch nur dem Gendarmeriewachtmeister Slama erteilte, stand er unmittelbar unter dem ausgestreckten Zepter des Kaisers. Und es war ganz selbstverständlich, dass der Kaiser mit Karl Josef gesprochen hatte. Der Held von Solferino hatte Blut für den Kaiser vergossen. Karl Josef auch, in einem gewissen Sinne, indem er nämlich gegen die turbulenten und verdächtigen Individuen und Elemente gekämpft hatte. Nach den einfachen Begriffen Herrn von Trotters war es nicht ein Missbrauch der kaiserlichen Gnade, wenn der Diener seiner Majestät vertrauensselig zu Franz Josef ging, wie ein Kind in der Not zu seinem Vater. Und Dr. Skowronek erschrak und begann an der Vernunft des Bezirkshauptmanns zu zweifeln, als der Alte ausrief: »Ausgezeichnete Idee, Herr Doktor, das Einfachste von der Welt!« »So einfach ist sie nicht«, sagte Skowronek. »Sie haben nicht viel Zeit. In 2 Tagen lässt sich keine Privataudienz ermöglichen.« Der Bezirkshauptmann gab ihm recht, und sie beschlossen, dass Herr von Trotter zuerst zu Winternick gehen müsse. »Auch im Falle einer Absage«, sagte der Bezirkshauptmann. »Auch im Falle einer Absage«, wiederholte Dr. Skowronek. Und der Bezirkshauptmann machte sich sofort auf den Weg zu Herrn von Winternick. Er fuhr im Fiaker, es war Mittagszeit, er hatte selbst nichts gegessen. Er hielt vor dem Kaffeehaus und nahm einen Cognac. Er überlegte, dass er ein höchst unpassendes Unternehmen begann. Er wird den alten Winternick beim Essen stören, aber er hat keine Zeit. Heute Nachmittag muss es entschieden sein. Übermorgen ist er beim Kaiser. Und er lässt noch einmal halten. Er steigt vor der Post aus und schreibt mit fester Hand ein Telegramm an Karl Josef: »Wird erledigt. Gruß Vater.« Er ist ganz sicher, dass alles gut geht. Denn mag es vielleicht unmöglich sein, das Geld aufzubringen, noch weniger möglich ist es, dass die Ehre der Trotters gefährdet werde. Ja, der Bezirkshauptmann bildet sich ein, dass ihn der Geist seines Vaters, des Helden von Solferino, bewache und begleite. Und der Cognac wärmt sein altes Herz, es schlägt ein bisschen heftiger. Er ist aber ganz ruhig. Und er bezahlt den Kutscher vor dem Eingang zur Villa Winternicks und salutiert wohlwollend mit einem Finger, wie er immer kleine Leute zu grüßen pflegt. Wohlwollend lächelt er auch dem Diener zu. Mit Hut und Stock in der Hand wartet er. Herr von Winternick kam, winzig und gelb. Er streckte dem Bezirkshauptmann sein dürres Händchen entgegen, fiel nieder in einen breiten Sessel und verschwand fast in der grünen Polsterung. Seine farblosen Augen richtete er gegen die großen Fenster. In seinen Augen lebte kein Blick, oder sie verbargen geradezu seinen Blick. Sie waren matte, alte Spiegelchen. Der Bezirkshauptmann sah nur sein eigenes kleines Abbild in ihnen. Er begann, geläufiger, als er sich selbst zugetraut hätte, mit wohlgesetzten Entschuldigungen, und er erklärte, wieso es ihm unmöglich gewesen sei, seinen Besuch anzukündigen. Dann sagte er: »Herr von Winternick, ich bin ein alter Mann.« Er hatte diesen Satz gar nicht sagen wollen. Die gelben, runzligen Lider Winternicks klappten ein paar Mal auf und nieder, und der Bezirkshauptmann hatte die Empfindung, er spräche zu einem alten, dürren Vogel, der die menschliche Sprache nicht verstand. »Sehr bedauerlich«, sagte dennoch Herr von Winternick, »sehr bedauerlich. Ich habe ja gar kein Bargeld.« Der Bezirkshauptmann erhob sich sofort. Auch Winternick schnellte auf, er stand winzig und gelb vor dem Bezirkshauptmann, bartlos vor einem silbrigen Backenbart, und Herr von Trotter schien zu wachsen und glaubte auch selbst zu fühlen, dass er wachse. War sein Stolz gebrochen? Keineswegs. War er gedemütigt? Er war es nicht. Er hatte die Ehre, des Helden von Solferino zu retten. Wie es die Aufgabe des Helden von Solferino gewesen war, das Leben des Kaisers zu retten. So leicht waren eigentlich die Bittgänge. Mit Verachtung. Zum ersten Mal füllte sich das Herz Herrn von Trotters mit wirklicher Verachtung. Und die Verachtung war fast so groß wie sein Stolz. Er empfahl sich und er sagte mit seiner alten, hochmütig näselnden Stimme des Beamten: »Ich empfehle mich, Herr von Winternick.« Er ging zu Fuß, aufrecht, langsam, schimmernd in der ganzen Würde seines Silbers durch die lange Allee, die vom Hause Winternicks zur Stadt führte. Die Allee war leer, die Spatzen hüpften über den Weg und die Amseln pfiffen und die alten grünen Kastanien säumten den Weg des Herrn Bezirkshauptmann. Zu Hause ergriff er nach langer Zeit wieder die silberne Tischglocke. Ihr dünnes Stimmchen lief hurtig durch das ganze Haus. »Meine Gnädigste«, sagte Herr von Trotter zu Fräulein Hirschwitz, »ich möchte meinen Koffer in einer halben Stunde gepackt sehen, meine Uniform mit Krappenhut und Degen, den Frack und die weiße Krawatte, bitte, in einer halben Stunde.« Er zog die Uhr, hörbar klappte der Deckel auf. Er setzte sich in den Lehnstuhl und schloss die Augen. Und dann fuhr der Herr Bezirkshauptmann nach Wien. Er kam spät am Abend an, aber er wusste, wo die Männer zu finden waren, die er brauchte. Er kannte die Häuser, in denen sie wohnten, und die Lokale, in denen sie aßen. Und der Regierungsrat Smekal und der Hofrat Bollack und der Oberrechnungsrat Politzer und der Obermagistratsrat Busch und der Statthaltereirat Lechnik und der Polizeirat Fuchs, sie alle und noch manche andere, sahen an diesem Abend den sonderbaren Herrn von Trotter eintreten, und obwohl er genauso alt war wie sie, dachte doch jeder von ihnen bekümmert, wie alt der Bezirkshauptmann geworden sei, denn er war viel älter als sie alle. Ja, ehrwürdig erschien er ihnen, und sie scheuten sich fast, ihm »Du« zu sagen. In Montenuovos Obersthofmeisteramt saß der Glückspilz der Gustl, den sie alle beneideten, obwohl man wusste, dass seine Herrlichkeit mit dem Tode des Alten und der Thronbesteigung Franz Ferdinands ein schmähliches Ende finden würde. Sie warteten schon darauf. Indessen, er hatte geheiratet, und zwar die Tochter eines Fugger. Er, ein Bürgerlicher, den sie alle kannten, aus der dritten Bank linke Ecke, dem sie alle vorgesagt hatten, so oft er geprüft wurde, und dessen Glück sie mit bitteren Sprüchen seit 30 Jahren begleiteten. Gustl wurde geadelt und saß im Obersthofmeisteramt. Er hieß nicht mehr Hasselbrunner, er hieß von Hasselbrunner. Sein Dienst war einfach ein Kinderspiel, während sie alle die anderen unerträgliche und äußerst verwickelte Angelegenheiten zu erledigen hatten. Der Hasselbrunner, er allein konnte da was machen. Und am nächsten Morgen, um 9 Uhr schon, stand der Bezirkshauptmann vor der Tür Hasselbrunners im Obersthofmeisteramt. Er erfuhr, dass Hasselbrunner verreist war und vielleicht heute Nachmittag zurückkommen würde. Zufällig kam der Smetana vorbei, den er gestern nicht hatte finden können. Und der Smetana, schnellstens eingeweiht und flink wie immer, wusste vieles. Wenn Hasselbrunner auch verreist war, so saß doch nebenan der Lang. Und Lang war ein netter Kerl. Und also begann des unermüdlichen Bezirkshauptmanns Irrgang von einer Kanzlei zur anderen. Er kannte die geheimen Gesetze keineswegs, die in den kaiserköniglichen Wiener Behörden gültig waren. Jetzt lernte er sie kennen. Diesen Gesetzen zufolge waren die Amtsdiener mürrisch, bevor er seine Visitenkarte herauszog. Hierauf, sobald sie seinen Rang kannten, untertänig. Die höheren Beamten begrüßten ihn samt und sonders mit herzlichem Respekt. Jeder von ihnen, ohne Ausnahmen, schien in der ersten Viertelstunde bereit, seine Karriere und sogar sein Leben für den Bezirkshauptmann wagen zu wollen. Und erst in der nächsten Viertelstunde trübten sich ihre Augen, erschlafften ihre Gesichter, der große Kummer zog in ihre Herzen und lähmte ihre Bereitschaft, und jeder von ihnen sagte, tja, wenn's was anderes wäre, mit Freuden. So aber, lieber Baron Trotter, selbst für uns einen Ihnen brauche ich ja eh nichts zu sorgen. Und so und ähnlich redeten sie an dem unerschütterlichen Herrn von Trotter vorbei. Er ging durch Kreuzgang und Lichthof, in den dritten Stock, in den vierten, zurück in den ersten, dann ins Parterre, und dann beschloss er, auf Hasselbrunner zu warten. Er wartete bis zum Nachmittag, und er erfuhr, dass Hasselbrunner gar nicht in Wirklichkeit verreist, sondern zu Hause geblieben war. Und der unerschrockene Kämpfer für die Ehre der Trotters drang in Hasselbrunners Wohnung vor. Hier endlich zeigte sich eine schwache Aussicht. Sie fuhren zusammen zu dem und jenem, Hasselbrunner und der alte Herr von Trotter. Es galt, bis zu Monte Nuovo selber vorzudringen. Und es gelang schließlich um die 6. Abendstunde, einen Freund Montenuovos in jener berühmten Konditorei aufzustöbern, in der sich die genäschigen und heiteren Würdenträger des Reiches gelegentlich am Nachmittag einfanden. Dass sein Vorhaben unausführbar sei, hörte der Bezirkshauptmann heute schon zum 15. Mal. Aber er blieb unerschütterlich. Und die silberne Würde seines Alters und die leicht sonderbare und etwas wahnwitzige Festigkeit, mit der er von seinem Sohne sprach und von der Gefahr, die seinem Namen drohte, die Feierlichkeit, mit der er seinen verschollenen Vater, den Helden von Solferino, nannte und nicht anders, den Kaiser seine Majestät und nicht anders, bewirkten in den Zuhörern, dass ihnen selbst das Vorhaben Herrn von Trottas allmählich gerecht und fast selbstverständlich vorkam. Wenn es nicht anders ging, sagte dieser Bezirkshauptmann aus W., würde er, ein alter Diener seiner Majestät, der Sohn des Helden von Solferino, sich vor den Wagen werfen, in dem der Kaiser jeden Vormittag von Schönbrunn in die Hofburg fuhr, wie ein gewöhnlicher Markthelfer vom Naschmarkt. Er, der Herr Bezirkshauptmann Franz von Trotta, musste die ganze Angelegenheit ordnen. Nun war er dermaßen begeistert von seiner Aufgabe, mit Hilfe des Kaisers die Ehre der Trottas zu retten, dass es ihm vorkam, durch diesen Unfall seines Sohnes, wie er die ganze Affäre für sich nannte, hätte sein langes Leben erst den rechten Sinn bekommen. Ja, dadurch allein hatte es seinen Sinn bekommen. Es war schwer, das Zeremoniell zu durchbrechen. Man sagte es ihm 15 Mal. Er antwortete, dass sein Vater, der Held von Solferino, das Zeremoniell ebenfalls durchbrochen hatte. So, mit der Hand hat er seine Majestät an der Schulter gepackt und niedergerissen, sagte der Bezirkshauptmann. Er, der nur mit leisem Schauder heftige oder überflüssige Bewegungen an anderen wahrnehmen konnte, erhob sich selbst, griff nach der Schulter des Herrn, dem er die Szene gerade schilderte, und versuchte, die historische Lebensrettung an Ort und Stelle zu spielen. Und keiner lächelte. Und man suchte nach einer Möglichkeit, das Zeremoniell zu umgehen. Er ging in einen Papierladen, kaufte einen Bogen vorschriftsmäßigen Kanzleipapiers, ein Fläschchen Tinte und eine Stahlfeder Marke Adler, die einzige, mit der er schreiben konnte. Und mit fliegender Hand, aber mit seiner gewöhnlichen Schrift, die noch die Gesetze von Haar und Schatten streng einhielt, setzte er das vorschriftsmäßige Gesuch an seine K&K apostolische Majestät auf und er zweifelte nicht einen Augenblick, das heißt, er gestattete sich nicht, einen Augenblick daran zu zweifeln, dass es im günstigen Sinne erledigt würde. Er wäre bereit gewesen, Montenuovo selbst mitten in der Nacht zu wecken. Im Laufe dieses Tages war nach der Auffassung Herrn von Trottas die Sache seines Sohnes zu der des Helden von Solferino und somit zu einer Sache des Kaisers geworden, gewissermaßen zur Sache des Vaterlandes. 3 Tage im Ganzen hatte Herr von Trotta noch Zeit, und es gelang ihm, innerhalb einer einzigen Nacht, in der er nicht schlief, nicht aß und nicht trank, das eiserne und das goldene Gesetz des Zeremoniells zu durchbrechen. So wie der Name des Helden von Solferino in den Geschichtsbüchern oder in den Lesebüchern für österreichische Volks- und Bürgerschulen nicht mehr gefunden werden konnte, ebenso fehlt der Name des Sohnes des Helden von Solferino in den Protokollen Montenuovos, außer Montenuovo selbst und dem jüngst verstorbenen Diener Franz Josefs, weiß kein Mensch in der Welt mehr, dass der Bezirkshauptmann Franz Freiherr von Trotta eines Morgens vom Kaiser empfangen worden ist. Und zwar knapp vor der Abfahrt nach Ischl. Es war ein wunderbarer Morgen. Der Bezirkshauptmann hatte die ganze Nacht hindurch die Paradeuniform probiert. Er ließ das Fenster offen, es war eine helle Sommernacht. Von Zeit zu Zeit trat er ans Fenster, die Geräusche der schlummernden Stadt hörte er dann und den Ruf eines Hahns aus entfernten Gehöften. Er roch den Atem des Sommers, er sah die Sterne am Ausschnitt des nächtlichen Himmels, er hörte den gleichmäßigen Schritt des patrouillierenden Polizisten. Er erwartete den Morgen. Er trat zum 10. Mal vor den Spiegel, richtete die Flügel der weißen Krawatte über den Ecken des Stehkragens, fuhr noch einmal über die goldenen Knöpfe seines Fracks mit dem weißen batistenen Taschentuch, putzte den goldenen Griff des Degens, bürstete seine Schuhe, kämmte seinen Backenbart, bezwang mit dem Kamm die spärlichen Härchen seiner Glatze, die sich immer wieder aufzustellen und zu ringeln schienen, und bürstete noch einmal die Schöße des Fracks. Er nahm den Krappenhut in die Hand, er stellte sich vor den Spiegel und wiederholte: »Majestät, ich bitte um Gnade für meinen Sohn.« Er sah im Spiegel, wie sich die Flügel seines Backenbartes bewegten, und er hielt es für ungehörig, und er begann den Satz so zu sprechen, dass der Bart sich nicht rührte und dass die Worte trotzdem deutlich hörbar waren. Er verspürte keinerlei Müdigkeit. Er trat noch einmal ans Fenster, wie man an ein Ufer tritt, und er erwartete sehnsüchtig den Morgen, wie man ein heimatliches Schiff erwartet. Ja, er hatte Heimweh nach dem Kaiser. Er stand am Fenster, bis der graue Schimmer des Morgens den Himmel erhellte, der Morgenstern erstarb und die verworrenen Stimmen der Vögel den Aufgang der Sonne verkündeten. Dann löschte er die Lichter im Zimmer, er drückte die Klingel an der Tür, er befahl den Friseur. Er zog den Frack aus, er setzte sich, er ließ sich rasieren. »Zweimal«, sagte er zu dem schlaftrunkenen jungen Mann, »und gegen den Strich.« Nun schimmerte bläulich sein Kinn zwischen den silbernen Fittichen seines Bartes. Der Alaunstein brannte, der Puder kühlte seinen Hals. Für 8:30 Uhr war er bestellt. Noch einmal bürstete er seinen schwarz-grünen Frack. Dann wiederholte er vor dem Spiegel: »Majestät, ich bitte um Gnade für meinen Sohn.« Dann schloss er das Zimmer, er stieg die Treppe hinunter. Noch schlief das ganze Haus. Er zog an den weißen Handschuhen, glättete die Finger, streichelte die lederne Haut, blieb noch einen Augenblick vor dem großen Spiegel auf der Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stock und versuchte, sein Profil zu erhaschen. Dann stieg er vorsichtig, nur mit den Fußspitzen die Stufen berührend, die rotgepolsterte Treppe hinunter, silberne Würde verbreitend, Duft von Puder und kölnischem Wasser und den scharfen Geruch der Schuhwichse. Der Portier verbeugte sich tief, der Zweispänner hielt vor der Drehtür. Der Bezirkshauptmann fegte mit dem Taschentuch über den Polstersitz des Fiakers und setzte sich. »Schönbrunn«, befahl er. Und er saß während der ganzen Fahrt starr im Fiaker. Die Hufe der Rösser schlugen fröhlich aufs frisch bespritzte Pflaster, und die eilenden weißen Bäckerjungen blieben stehen und sahen dem Wagen nach wie einer Parade. Wie das Glanzstück einer Parade rollte er von Trotta zum Kaiser. Er ließ den Wagen in einer Entfernung halten, die ihm angemessen erschien, und er ging mit seinen blendenden Handschuhen an beiden Seiten des schwarz-grünen Fracks, sorgfältig einen Fuß vor den anderen setzend, um die glänzenden Zugstiefel vor dem Staub der Allee zu bewahren, den geraden Weg zum Schönbrunner Schloss empor. Über ihm jubelten die morgendlichen Vögel. Der Duft des Flieders und des Jasmins betäubte ihn. Von den weißen Kastanienkerzen fiel hier und dort ein Blättchen auf seine Schulter. Er knipste es mit zwei Fingern weg. Langsam ging er die strahlenden, flachen Stufen empor, die schon weiß in der Morgensonne lagen. Der Posten salutierte, der Bezirkshauptmann von Trotta betrat das Schloss. Er wartete. Der Bezirkshauptmann blieb in der Mitte des Raumes stehen, den Krappenhut an der rechten Hüfte, die linke weißblendende Hand am goldenen Degengriff, das Angesicht gegen die Tür des Zimmers starr gerichtet, in dem der Kaiser saß. So stand er wohl 2 Minuten. Durch die offenen Fenster wehten die goldenen Glockenschläge entfernter Turmuhren herein. Da gingen auf einmal die 2 Flügel der Tür auf, und mit gerecktem Kopf, vorsichtigen, lautlosen und dennoch festen Schritten trat der Bezirkshauptmann vor. Er machte eine tiefe Verbeugung und verharrte ein paar Sekunden so, das Angesicht gegen das Parkett und ohne einen Gedanken. Als er sich erhob, war die Tür hinter seinem Rücken geschlossen. Vor ihm, hinter dem Schreibtisch, stand Kaiser Franz Josef. Und es war dem Bezirkshauptmann, als stünde hinter dem Schreibtisch sein älterer Bruder. Ja, der Backenbart Franz Josefs war etwas gelblich, um den Mund besonders, aber im Übrigen genauso weiß wie der Backenbart Herrn von Trottas. Der Kaiser trug die Uniform eines Generals und der Herr von Trotta die Uniform eines Bezirkshauptmanns. Und sie glichen 2 Brüdern, von denen der eine ein Kaiser, der andere ein Bezirkshauptmann geworden war. Sehr menschlich, wie diese ganze, in den Protokollen niemals verzeichnete Audienz Herrn von Trotters beim Kaiser, war die Bewegung, die Franz Josef in diesem Augenblick vollführte. Da er befürchtete, ein Tropfen könnte an seiner Nase hängen, zog er sein Taschentuch aus der Hosentasche und fuhr damit über den Schnurrbart. Er warf einen Blick auf den Akt. »Aha, der Trotter«, dachte er. Gestern hatte er sich die Notwendigkeit dieser plötzlichen Audienz erklären lassen, aber nicht genau zugehört. Seit Monaten schon hörten die Trotters nicht auf, ihn zu belästigen. Er erinnerte sich, dass er bei den Manövern den jüngsten Abkömmling dieser Familie gesprochen hatte. Es war ein Leutnant, ein merkwürdig blasser Leutnant gewesen. Dies hier war gewiss sein Vater. Und schon hatte der Kaiser wieder vergessen, ob ihm der Großvater oder der Vater des Leutnants das Leben in der Schlacht bei Solferino gerettet hatte. War der Held von Solferino plötzlich Bezirkshauptmann geworden? Oder war es gar der Sohn des Helden von Solferino? Und er stützte sich mit den Händen auf den Schreibtisch. »Na, mein lieber Trotter«, fragte er, denn es war seine kaiserliche Pflicht, seine Besucher verblüffenderweise beim Namen zu kennen. »Majestät«, sagte der Bezirkshauptmann und verbeugte sich noch einmal tief, »ich bitte um Gnade für meinen Sohn.« »Was für einen Sohn hat er?« fragte der Kaiser, um Zeit zu gewinnen und nicht sofort zu verraten, dass er in der Familiengeschichte der Trotters nicht bewandert war. »Mein Sohn ist Leutnant bei den Jägern«, sagte Herr von Trotter. Ach so«, sagte der Kaiser. »Ah ja, das ist der junge Mann, den ich bei den letzten Manövern gesehen hab. Ein braver Mensch.« Und weil sich seine Gedanken ein wenig verwirrten, fügte er hinzu, »er hat mir beinahe das Leben gerettet. Oder waren Sie's?« »Majestät, es war mein Vater, der Held von Solferino«, bemerkte der Bezirkshauptmann, indem er sich noch einmal verneigte. »Wie alt ist er jetzt?«, fragte der Kaiser. »Die Schlacht bei Solferino, das war doch der mit dem Lesebuch.« »Jawohl, Majestät«, sagte der Bezirkshauptmann. Und der Kaiser erinnerte sich plötzlich genau an die Audienz des merkwürdigen Hauptmanns. Und wie damals, als der sonderbare Hauptmann bei ihm erschienen war, verließ Franz Josef I. auch jetzt den Platz hinter dem Schreibtisch, ging seinem Besucher ein paar Schritte entgegen und sagte, »Kommen's doch näher!« Der Bezirkshauptmann trat näher. Der Kaiser streckte seine magere, zitternde Hand aus, eine Greisenhand mit blauen Äderchen und kleinen Knoten an den Fingergelenken. Der Bezirkshauptmann ergriff die Hand des Kaisers und verbeugte sich. Er wollte sie küssen. Er wusste nicht, ob er wagen dürfte, sie zu halten oder seine eigene Hand so in die des Kaisers zu legen, dass dieser in jeder Sekunde die Möglichkeit hätte, die seine zurückzuziehen. »Majestät«, wiederholte der Bezirkshauptmann zum dritten Mal, »ich bitte um Gnade für meinen Sohn.« Sie waren wie zwei Brüder. Ein Fremder, der sie in diesem Augenblick erblickt hätte, wäre imstande gewesen, sie für zwei Brüder zu halten. Ihre weißen Backenbärte, ihre abfallenden, schmalen Schultern, ihr gleiches körperliches Maß erweckte in beiden den Eindruck, dass sie ihren eigenen Spiegelbildern gegenüberständen, und der eine glaubte, er hätte sich in einen Bezirkshauptmann verwandelt, und der andere glaubte, er hätte sich in den Kaiser verwandelt. Zur linken Hand des Kaisers und zur rechten Hand Herrn von Trotters standen die zwei großen Fenster des Zimmers offen, auch sie noch verhüllt von sonnengelben Vorhängen. »Schönes Wetter heute«, sagte plötzlich Franz Josef. »Wunderschönes Wetter heute«, sagte der Bezirkshauptmann. Und während der Kaiser mit der Linken nach dem Fenster deutete, streckte der Bezirkshauptmann seine Rechte in die gleiche Richtung aus. Und es war dem Kaiser, als stünde er vor seinem eigenen Spiegelbild. Auf einmal fiel es dem Kaiser ein, dass er vor seiner Abreise nach Ischl noch viel zu erledigen hatte, und er sagte, »Es ist gut, es wird alles erledigt. Was hat er denn angestellt? Schulden?« Es wird erledigt. Grüßen Sie Ihren Papa.« »Mein Vater ist tot, Majestät«, sagte der Bezirkshauptmann. »So, tot«, sagte der Kaiser. »Schade, schade.« Und er verlor sich in Erinnerungen an die Schlacht bei Solferino. Und er kehrte an seinen Schreibtisch zurück, setzte sich, drückte an den Knopf der Glocke und sah nicht mehr, wie der Bezirkshauptmann hinausging, den Kopf gesenkt, den Degengriff an der linken, den Krappenhut an der rechten Hüfte. Der morgendliche Lärm der Vögel erfüllte das ganze Zimmer. Bei aller Wertschätzung, die der Kaiser für die Vögel empfand, als eine Art bevorzugter Gottesgeschöpfe, hegte er doch auch gegen sie ein gewisses Misstrauen auf dem Grunde seines Herzens, ähnlich jenem gegen die Künstler. Und nach seinen Erfahrungen in den letzten Jahren waren die zwitschernden Vögel immer der Anlass seiner kleinen Vergesslichkeiten gewesen. Deshalb notierte er schnell »Affäre Trotta« auf den Akt. Dann wartete er auf den täglichen Besuch des Obersthofmeisters. Schon schlug es 9, jetzt kam er.